Mohammed Emin, ich habe gehört, dass die Stämme der Obede, die Abu Hamed und die Chowari Räuber sind. Ich liebe sie nicht. Ich bin ein Freund der Schamar. Ich wünsche, dass du diese Gegner besiegst. Du bist ein Freund der Schamar? Ja. Ich beklage es sehr, dass Zwietracht unter sie gesät wurde, dass sie uneins sind und dass dadurch ihre Macht fast gebrochen wurde. Gebrochen? Allah ist groß und noch sind die Schamar tapfer genug, um mit ihren Gegnern zu kämpfen. Wer hat dir von uns erzählt? Die letzte Kunde erhielt ich drüben bei den Atebe. Wie? Du warst bei den Atebe? Ja. Es ruht ein Fluch auf ihnen. Du meinst Scheik Malek, der ausgestoßen wurde? Allah Akbar, du kennst Malek, meinen Freund und Bruder? Ich kenne ihn und seine Leute. Wo trafst du sie? In der Nähe von Chidda. Ich bin mit ihnen quer durch den Bilad el Arab nach Eddane, der Wüste von Maskat, gezogen. So kennst du sie alle? Ja. Auch, verzeih, dass ich von einem Weib spreche, auch Amsha, die Tochter Maleks? Ich kenne sie. Sie war die Frau von Abu Seif, der sie geraubt hatte. Amsha hat Rache an ihm genommen. Hat sie ihre Rache vollendet? Ja. Abu Seif ist tot. Mein Diener und Freund Haji Halef Omar hat ihn zu seinen Vätern versammelt. Dafür hat er Hane, Amschas Tochter, zur Frau erhalten. Dein Diener? Du bist also kein gewöhnlicher Krieger. Ich bin ein Nemsi und reise durch die Länder, um Abenteuer zu suchen. Ah, du wandelst auf den Spuren Harun al-Rashids. Du bist ein Scheik und ziehst auf Kämpfe und Abenteuer aus. Dein Diener hat den mächtigen Abu Seif getötet. Du als sein Herr musst also ein noch größerer Held sein. Wo befindet sich der wackere Haji Halef Omar? Du wirst ihn bald zu sehen bekommen. Er wird die Schamar im Auftrage von Scheik Malek fragen, ob er mit den Seinen unter ihrem Schutz wohnen darf. Sie werden mir willkommen sein. Verzeih, dass ich unfreundlich gegen dich war, weil ich das alles nicht wusste. Du hast die Engländer bei dir, und Engländer sind meine Feinde. Nun aber sollt ihr meine Gäste sein. Erlaubt, dass ich euch zur Tafel führe. What's the matter? Was ist? Scheik scheint freundlicher. Seine Ansicht über uns hat sich geändert. Ich kenne einen Freund von ihm, das hat uns das Gastrecht gesichert. Wir werden jetzt einen echt arabischen Schmaus bekommen. Ihr müsst tüchtig essen, wenn ihr unseren Gastgeber nicht beleidigen wollt. Oh, Essen schauderhaft. Was sagt euer Freund? Oh, er ist ganz entzückt über dein Wohlwollen und freut sich auf das köstliche Mahl. Kommt zur Tafel. Es dauerte nicht lange, so versammelten sich die Gäste. Es waren sehr viele. Sie nahmen im Kreis Platz. Der Scheik zwischen dem Engländer und mir in der Mitte. Bald wurde auch das Mahl von den Sklavinnen ins Zelt gebracht und von einigen Jünglingen aufgetragen. Zum Abschluss des üppigen Schmauses wurde jedem der Kaffee und eine Pfeife gereicht. Jetzt erst begann der Scheik, mich den Seinen vorzustellen. Hört ihr Männer vom Stamm der Haredine Schamar. Dieser Mann hier ist ein Held aus dem Abendland. Sein Name ist Kara Benemsi. Sein Name ist Kara Benemsi Effendi. Er ist der größte Krieger seines Landes und der weiseste Gelehrte seines Volkes. Er geht in alle Länder, um Abenteuer zu suchen. Lasst uns hören, ob es ihm gefällt, mit uns gegen unsere Gegner zu ziehen. Ich kämpfe für alles Rechte und Gute, gegen alles, was Unrecht ist. Ist eure Sache Recht und Gut? Soll ich sie dir erzählen? Der Stamm der Chehesh fiel über uns her und raubte uns mehrere Herden. Wir verfolgten die Räuber und nahmen ihnen alles wieder ab. Daraufhin verklagte der Scheik der Chehesh uns beim Pascha in Mossul und bestach ihn. Der Pascha schickte zu mir mit der Forderung, mich mit den vornehmsten Kriegern meines Stammes zu einer Besprechung nach Mossul zu begeben. Ich war verwundet und konnte weder reiten noch gehen, deshalb sandte ich meinen Sohn zu ihm. Der Pascha war treulos, nahm meinen Sohn gefangen und schickte ihn an einen Ort, den ich noch nicht ermitteln konnte, da sich kein Mann meines Stammes nach Mossul wagen darf. Die Stämme der Schamar waren entrüstet über diesen Verrat und töteten einige Soldaten des Paschas. Nun rüstet er gegen uns und hat zugleich die Obeide, die Abu Hamed und die Chowari gegen uns aufgehetzt, obgleich sie nicht unter seiner Hoheit stehen, sondern unter der Bagdads. Wo ist das Lager deiner Gegner? Sie rüsten erst. Willst du dich nicht mit den anderen Schamarständen verbünden? Wo sollten da unsere Herden weiden? Du hast recht. Ihr wollt euch teilen und den Pascha in die Wüste locken, um ihn zu verderben. So ist es. Er mit seinem Heer kann den Schamar nichts tun. Anders aber ist es mit den feindlichen Stämmen. Sie sind in der Wüste daheim. Ich darf sie nicht bis zu meinen Weideplätzen kommen lassen. Wie viel Krieger zählt dein Stamm? 1100. Und deine Gegner? Mehr als dreimal so viel. Hast du Kundschafter ausgesandt? Nein. Das hättest du tun sollen. Das geht nicht. Jeder meiner Leute ist an seiner Tätowierung sofort als Schamar zu erkennen und wäre verloren, wenn Feinde ihm begegneten. Effendi, du bist wirklich der Freund von Scheik Malek dem Atebe und auch unser Freund? Ja. Komm mit mir. Ich werde dir etwas zeigen.